Der Backhauscast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Jo, dann singe ich uns mal ein. Würde ich sagen, ja. Mimi, ich soll uns jetzt einsingen. Auf nämlich den Backhauscast Ausgabe 21, aufgenommen heute am Donnerstag, den 4. Oktober 2018. Schön, dass wir hier das machen können auf der PodWG. Schön, dass ein paar Leutchen auch hier sind im Backhauscast und mit zuhören. Und ich freue mich natürlich riesig, dass der Klaus auch wieder dabei ist. Hi Klaus. Ja, moin. Moin. Hallo. Ja, da sind wir wieder, gell? Ja, als hätten wir uns neulich noch gesprochen. Es kommt mir vor wie gestern, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, ist auch noch gar nicht so lang her. Ja. Also Sonntag haben wir noch zusammen Mittag gegessen, ne? Quasi. Das, und dann, ja. Es war ein grandioses Wochenende, das letzte Wochenende. Sehr, sehr cool, ja. Ich habe es echt genossen. Muss man wohl so sagen, ja. Eine rauschende Garagenparty. Ja, mit Würstchengrillen auf dem Gasgrill in der 5 Grad warmen Garage. Der ja. Gasgrill hat die auf 5 Grad gehalten, glaube ich. Genau. dafür war Bier schön kalt. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das war sehr, sehr cool. Nette Leute. Sehr erstaunlich. Menschen, die mich kennen, die ich erst wieder kennenlernen musste. Das ist auch schön. So kann es passieren. So kann das passieren. Und dann so ganz langsam so die Erinnerungen zurückkriechen dann. Genau. Ja, also wenn du dich irgendwie, was weiß ich, bestimmt 20 Jahre nicht gesehen hast oder irgendwas. Ja. Und jemand begrüßt dich freudestrahlend und du musst erstmal sortieren. Oh. Ja, oder jemand begrüßt deine Schwester und sagt, und das ist dein Mann dann neben dir. Ja, auch, das war auch schön, ja genau. Ja, nee. Nicht so wirklich. Ich bin der Klaus. Ach du, bist der Klaus? Ah ja, das war also sehr, sehr, herrlich. Sehr spaßig. Ja, und mit alten Bekannten ist eigentlich ganz schön. Wir sind heute ja auch mit einem alten Bekannten hier, hätte ich jetzt gesagt. In der Tat. Zu Gast ist bei uns heute der Obi-Wan von der Gerichteküche. Hallo, sag mal Piep. Piep und einen schönen guten Abend. Ja, hi. Ich habe jetzt heute mal auf die förmliche Begrüßung mal verzichtet, weil du warst ja jetzt schon mal da. Das heißt, du bist ja jetzt schon mittlerweile hier bekannt in unserer Bubble. Muss ich, glaube ich, nicht erzählen, dass du Geocacher bist, an Autos rumschraubst, Familienvater bist und einen sehr, sehr schönen Podcast aufnimmst, nehmen tust. Oder so, egal, der Gerichteküche heißt. Und das Geogedöns machst du auch noch, gell? Genau, mit dem Palk zusammen. Ja. Die einzige Kneipe, die auch schraubt. Ja. Schraubt soll der Palk ich euch auch was verraten? Ja. Ich hatte das Wanderwaffeleisen. Ehrlich? Ich glaube, das war so ungefähr das Ergebnis der letzten Auslosung. Es deckt sich mit unseren Aufzeichnungen. Ja. Wie ist ich werde es denn? Nicht mehr teilnehmen. Wie ist es denn beim zweiten Mal? Entspannter. Ja, ne? Viel entspannter. Entspannter? Ja, das erste Mal war so richtig aufregend noch. Leute einladen, machen. Und jetzt war so, komm, wir machen das. Ich stelle das Mikrofon mal hin. Los geht's. Schön sauber machen, weiterschicken und nicht mehr teilnehmen. Ja, das ist mein Ernst, ne? Weil das habe ich gelesen, ja. Wer es dreimal hat, das Spiel ist vorbei, das können wir so nicht beenden. Wie gesagt, Girard ist disqualifiziert, einfach mal aus Gründen. Ui. Und der Rest kann es ja gewinnen. Weiß er das schon? Ist er schon schriftlich abgemahnt? Och, das teile ich ihm mit. Ich glaube, wir sehen uns im November. Ja, es muss ja dann ersetzt werden, ne? Ein Smoothie-Maker, das war noch so meine Idee, ne? Also, da kann man ja auch richtig schöne Scheiße mitmachen, ne? fällt mir Fisch ein dazu. Fisch. Ja. Smoothie und Fisch, ne? Lecker. Was? Gibt's da was? Ja, der Fisch, der in Dosen kommt, die sich beulen oder so. So Strömming. Ah, jetzt macht's bling. Wenn Sie bisher noch keine Fliegen im Haus hatten, nach Öffnen der Dose ist es soweit. Ich glaube, da hast du auch keine Fliegen mehr, wenn du sie aufgemacht hast. Die nähern sich auf 2 Meter und verlassen fluchtartig das Gebäude. Das ist dieser alte Fisch, oder? Sag ich jetzt, ja, genau. Also auf Deutsch übersetzt heißt es dann fliegenfrei. Ne? Fliegenfrei, genau. Paral. Nee, was ist Paral, ne? Ja, also es ist gegärter Fisch, der gärt in einem Fass dort. Aha. Und ab dem 3. Donnerstag im August kommt eine Dose und wird verkauft. Und da gärt er weiter. Mhm. Jetzt hatte ich das Problem, ich habe so eine Dose ja bekommen zum Geburtstag. Und habe das Problem, im Sommer war erstmal zu warm, dass man es machen konnte. Und jetzt kam ja noch die frohe Botschaft, wir haben ja noch Nachwuchs gekriegt. Ne? Das kam auch dazwischen, dass es mit den Terminen nicht so klappt. Aber diese Dose, die habe ich aus dem Haus verbannt und in den Schuppen gebracht. Denn die hat schon 6 Beulen an den... Also sie steht nicht mehr gerade, die rollt schon. Also das ist wie eine Kugel, wird die langsam. Und ich habe echt Angst, dass das Ding alleine aufgeht. Ja? Ich sehe mal zu, dass ich euch ein Foto zukommen lasse. Hast du die da jetzt in so einem Panzerschrank oder irgendwas? Naja, die ist in so einer Ersatzteilkiste, die man so schön mit Plastik zumachen kann. Hier wie so eine UPS-Kiste, wirst du? Und wenn es da ist, die schmeiße ich Kiste einfach dann weg. Sollte das passieren. Ja, der Nachtzug schreibt im Chat, Fischhandgranat. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Also im Netz steht, das kann nicht passieren, das geht nicht. Aber ich habe echt Respekt vor der Büchse mittlerweile. Weil die hat eine kleine Beule gehabt, als ich die bekam im April. Naja, es ist Oktober, ne? Notfalls musst du die Dose halt verstecken, da kennst du dich ja mit aus. ist dann ein sogenannter Müfturi. Wow. Wow, hä? Da. Ah, super. Zack. Und dann Dosenöffner beilegen. Genau. Das Logbuch ist in der Dose. Ja, genau. Viel Spaß. Ich frage mich gerade ernsthaft, wie kriegt man die denn auf? Mit irgendwie so einem 1 mm Bohrer mal vorsichtig reinpieksen? Nee, Dosenöffner. Ganz normal mit Dosenöffner aufmachen. Okay, ja. Im Netz kursieren viele Videos, wie sie alle kotzen und würgen und machen, aber ich hab mich mal ein bisschen belesen und es gibt so Sterneköche, die machen das wirklich und die mögen das. Angeblich, wenn sie nicht schwindeln. Und zwar unter Wasser aufmachen, also Eimer Wasser, dann wird das unter Wasser aufgemacht. Mhm. Und dann gibt's dazu gekochte Kartoffel, Rotkraut. Mhm. Und das soll wunderbar schmecken. Und dieser eine Koch hat auch gesagt, ist der Fisch noch rosa? Haut rein, Leute, lecker. Ist er grau, soll man wegschmeißen, nicht mehr essen. Mhm. Okay. Dann ist er übergärt irgendwie. Mhm. Das will ich dann sehen. Ja, unter Wasser macht Sinn, glaube ich. Ja, naja, aber der Geruch, der kommt doch im Blasen hoch, oder? Also würde ich glaube, wenn der schon in Blasen hochkommt, ich weiß nicht, dann. Ich glaube, dann würde ich es auch schon mal wegmachen, vorsichtshalber. Ja, Wasser ist aber kein Geruchsvernichter, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass man manchmal so Gase durch Wasser leitet und dann hat man anschließend ist das Wasser eine Säure und sowas. Das kenne ich wohl, aber also irgendwas bindet das schon an sich. Aber ich weiß nicht, ob unbedingt jetzt den Surströmming. Ja, aber nicht, dass sich das so schön vermischt und die Hände dann 8 Wochen riechen, was? Ja, super. Ach, das war eine Packung. Du hast aber schöne Hände. Große Handschuhe. Ja, da gibt es auch welche, die fast bis über den Ellenbogen gehen. Dann. Oh. Warum muss ich gerade an eine Kuh denken? Ja, gerade an eine Kuh denken? Der Doktor und das liebe Vieh. Es gab keine Folge in dieser Serie, wo der nicht bis zur Achselhöhle in irgendeinem Vieh drin hängt. Unglaublich. Was ist denn da noch drin? Schlimme Serie. Es liegt verkehrt rum, ja. Oh nein. Er packt den langen Handschuh aus. Oh nein. Oh, schon wieder. Oh. Stell mal an der Zimmerantenne. Und das liebe Vieh. Ja, ja, ja. Ja, das gräbt tief. Ja, ja. Das ist wieder sowas, was man ganz, von ganz weit hinten aus dem Regal holen muss. Genau. Das war zu der Zeit, wo es nur 2,5 Programme gab. Genau. Direkt nach Pumuckl. Ja. Na gut, also. Gibt aber noch so anderen Fisch auch, der so luftgetrocknet ist irgendwo, der auch so halb verwest dann erst gegessen wird, habe ich mal gelesen. Irgendwo. Island, kann das sein? Der wird auf so Holz. In Norwegen, so ein Holzgerüst wird der. Ja, genau, ne? Ist das Norwegen? Müsste der sein. Stockfisch, ne? Ja. Da hatte ich mal so einen Bericht gesehen, wo die sagten, das riecht man dann immer schon 20 Kilometer vorher, wenn die dann da sich Richtung dieses Geländes begeben, dann irgendwo. Oh, gut. Wie der Wind steht. Ja, 20 Meter Gegenwind. Jeder so, wie er mag, ne? Klingt auf jeden Fall nach, dass du noch ein ganz spannendes Projekt da vor der Nase hast, sage ich jetzt mal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Auf jeden Fall bin ich heilfroh, dass du diesen Fisch nicht in die Waffeln gemacht hast. Sonst wäre das mit dem Waffeleisen wahrscheinlich jetzt schon. Und du könntest dich ruhig nochmal drauf bewerben. Ich bin froh, dass er die Dose nicht in das Paket reingelegt hat. Ja, wer weiß. Aber ich bringe nicht auf dumme Gedanken. Nein, das soll ja in der Gerichteküche bleiben und eventuell auch ein Stückchen Video dann mitlaufen. Mal sehen, das muss ich gucken, wie auch das Wetter jetzt wird. Ich finde, wenn es kalt ist, wird bestimmt besser als die Hitze, ne? Mhm. Bei so einer Schweinerei, aber naja, gefroren soll es dann auch nicht sein. Obwohl, dann kann man lutschen. Ob man den Geruch vielleicht auch ein bisschen rausnimmt, wer weiß. Ich glaube, gefroren riecht auch nicht, ne? Riecht gar nicht, ne? Ja. So ein Auto tut man auch ausfrieren lassen, ne? So ein Raucherauto oder so, bei Frost raus, Türen auf. Mhm. Das soll wohl nächsten Tag alles gut sein. Okay. Funktioniert das auch, wenn ein Kater in die Lüftungsschlitze gepinkelt hat? Ich glaube nicht. Egal, wo ein Kater hingepinkelt hat, das kriegst du nie wieder weg. So ein Auto hattest du doch bestimmt auch schon mal dazwischen in der Werkstatt, oder? Ihr möchtet das nicht wissen. Ihr möchtet nicht wissen, wo wir arbeiten müssen manchmal. Da kriegst du Kotzkrämpfe, ehrlich. Ja, ne? Oh, ich habe eine Banane gefunden, sie ist ganz schwarz. Also zu der Katergeschichte, das hätte ich doch jetzt gern gehört. Nein, es gibt Autos, da musst du wirklich Scheibe auf meinen Kopf raus. Mhm. Ja. Du kriegst einen Würgereiz da drin. Okay. Meistens Hundeautos, ich habe ja selber einen Hund und auch ein Hundeauto, aber die Decke, die muss einfach eh mal die Woche raus und gewaschen werden. Ne? Mhm. Ich glaube, manche liegen 3 Jahre da drin. Mhm. Das riechst du. Das übertrifft selbst den Kater. Immer gern genommen bei Leasingwagen. Den können wir so nicht zurücknehmen. Das ist dein Brötchenjob, oder? Mit das Autos. Ist mein Brötchenjob, genau. So. Stellvertretender. Ja, nee, freie Werkstatt, stellvertretender Werkstattleiter und okay. Das ist halt mein seit 15 Jahren in dieser Werkstatt und 8 Jahre vorher im Bosch-Dienst gewesen. Hm. Heißt das, du hast ganz viele Freunde, die immer kommen, wenn ihr Auto kaputt ist? Oh ja. Die kennen mich dann auch. Ja, dann kennen die mich. Das denke ich mir. Das ist, glaube ich, das schwere Los der Handwerker, oder? Dass sie immer irgendwie nur eingeladen werden, wenn gerade zufällig eine Waschmaschine kaputt ist oder irgendwas so gefühlt. Ja, oder was weiß ich, Auto oder Heizung. Nee, ich bin da schon ein bisschen abgestumpft. Also wenn eine Feier ist und dann quatscht man mich voll. Also bei manchen sage ich ja, die reden nicht mit mir, bei manchen sage ich dann, der quatscht mich voll. Sage ich, Leute, ich habe heute Feierabend, ich habe keinen Bock und gebucht und nicht jetzt anfangen mit dem Auto. Lasst es einfach. Ruft mal an, wenn was ist. Aber nicht hier auf dem Geburtstag oder irgendwas. Ich will auch mal Schluss haben. Ja, der Zahnarzt da hinten hat ja auch jetzt nicht gerade eine Mundpflegebehandlung bei dir gemacht. Kannst du hier mal reingucken? Ich habe hier was. Genau. Ne, das war vor dem Essen noch nicht. Super. Ja. Und was sind Sie von Beruf? Proktologe. Oh, schönen Namen noch. Wenn die Frau des Hauses beim Schönheitschirurgen erstmal blank zieht und fragt, ob man da noch was machen kann. Oh nein! Naja. Ja gut, was soll ich sagen? Ich bin eine Zeit lang immer nur eingeladen worden mit dem Satz, bring aber deine Gitarre mit. Ja. Also. Okay, ja, das ist ja wieder. Das kenne ich auch. Oh, ja, da kommt die Gitarre. Ja, ich heiße Frank. Da kommt die Musik. Ach, ja, wo? Echt? Hinter mir? Stehen die hinter mir? Ja. Das ist dann nur so. Na gut, macht man ja auch, je nachdem, bei manchen Leuten macht man es auch gerne. Ja, kommt auch immer drauf an, was, ne? Wie zum Beispiel beim Sascha war mal eingeladen, jetzt habe ich gesagt, Leute, ich koche. Ja. Macht ja Spaß, ne? Und da haben wir den Imperator bekocht. Und der Tochter habe ich noch Plinse gemacht. Oh. Konnte sie nächsten Tag in der Schule mitnehmen. Sauber. Den Imperator gekocht. Nee, B-Kopf. Genau, erlebt. Da gab es diese ominöse, dicke, fette Käsesuppe. Ah, okay. Mit Grüße jetzt, an Daniel. Ne? Jetzt. Ja, der Raphael vom Popschutz-Podcast schreibt unten gerade im Chat, wir haben direkt 4 Kilo zugenommen. Ja, wahrscheinlich ja. Nur beim Zugucken schon, oder? Genau. Das ist aber normal. Also wenn du ein halbes Kilo kochst, nimmst du 3 zu. Das ist ganz normal. Ja, die Käsesuppe, ist das die, die du auch schon in deinem Podcast verhackstückt hast? Ja, genau. Und da hat der Daniel ja so schön geschrieben gehabt, ich habe es jetzt nicht bei der Hand, das kommt noch in der Folge von mir. Und ich, das ist ja schon eine Weile her und ich komme immer nicht dazu, mich zu bedanken, denn in der Gerichteküche läuft es ja jetzt nicht so, dass ich am Rechner sitze, ein Skript habe und euch hier was erzähle, sondern ich mache es ja wirklich live, quatsch dann in der Küche oder draußen vom Grill oder wo ich gerade bin. Und dann vergesse ich natürlich sowas, wie zum Beispiel mich für so einen Kommentar zu bedanken. Ne? Das fällt mir im Nachhinein wieder ein, dann mache ich es in einer anderen Folge. Und ich habe immer so 3-4 Folgen auf Halde, weil ich habe dann auch keine Lust, mir einen Termin zu machen, Gerichteküche, ich muss jetzt wieder was machen, sondern ich habe jetzt einfach mal Bock, was zu kochen und stelle das Mikrofon dazu. Ja. Entweder wird's was, ich schneide es mir dann zurecht oder ich habe auch schon Sachen verworfen, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, das Ganze nicht auf die Menschheit loslassen. Nicht? Aber so ist es dann, dass ich dann 3-4 Folgen halb schon im Petto habe. Dann fehlt natürlich wieder eine Danksagung für so einen Kommentar. Ich habe den im Kopf und würde gerne, aber ja, klappt nicht so, wie es immer soll. Daniel, liebe Grüße. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für deinen Kommentar. Über Bande. Ich habe dich nicht vergessen und ich habe mich so gefreut. Auch das war doch im Brombeerlabor? Ne, da habt ihr doch auch geredet über Klaus, du und Daniel? Das war die Krümelschublade. Krümelschublade, genau. Ja. Über 100 Gramm Sahne. Ach komm, mach den Becher rein. Ja, genau. Ich habe mich so gefreut. Ja, so viel dazu. Ihr könnt weiter am Thema. Ja, was mir dazu einfällt, was ich eine ganz coole Sache finde, was manche ja auch machen, das macht doch mal so eine Hausmeisterfolge dann einfach zwischendurch. Nennt sich immer so schön. Das heißt, setz dich einmal hin und machst du ein kollektives Kommentare vorlesen mal. Dafür habe ich nicht genug Kommentare. Achso, ja, dann musst du das eine halt öfter vorlesen. Ja, es waren am Anfang oder viele. Ganz aber langsam. Ja, oder so, genau. Oder halt als Jahresrückblick, ne? Ja, Jahresrückblick, 3 Minuten 50. Genau. Ja, und während wir hier den Jahresrückblick machen, liegt im Smoker ein Tomahawk. Jetzt kriegst du wieder Hunger. Ja. Jahresrückblick, zack. Jahresrückblick ist auch ein schönes Stichwort. Pottwichteln. Werf ich mal in die Runde. Eben. Ja, dann genau. Müssen wir ja quasi hier, nein, wir dürfen hier als Freunde des Imperiums natürlich Werbung machen für das Pottwichteln. Es geht schon wieder los, man kann sich schon wieder bewerben. Wer nicht weiß, was das Pottwichteln ist, der drückt unten auf den Link www.pottwichteln.com und schaut da rein. Machst du mit, Urbi? Ja, mit dem Palk. Definitiv. Mit der Gerichteküche bin ich mir noch nicht so sicher, weil ich habe dann das Problem, ich bin ja allein. Ne? Und dann einen Podcast zu bewichteln allein ist eine Herausforderung. Das sehe ich ja, wenn ich mit Palk schon eine Folge für jemanden mache, ne? Es ist aber, glaube ich, erlaubt, sich Hilfe zu holen, notfalls, wenn man das entsprechende loszieht. Ja, es wäre dann wahrscheinlich auch Palk. Das würde dann wahrscheinlich sich darauf hinauslaufen. Oder man macht das dann wirklich hier in der Pott-WG, ne? Ja, genau, einfach treffen, loslegen. Ja. Ich weiß gar nicht, ich denke, der Backhaus-Cast wird nicht mitmachen. Das können wir, glaube ich, schon so sagen. Ja. Das geht bei uns zeitlich sich überhaupt nicht aus. Genau. Wenn wir da jetzt noch rumwichteln müssen irgendwo. Der Popschutz schreibt gerade, ja, Gerichteküche beim Pottwichteln. Also wenn ich da mitmache, also ich würde mir ja von dem wünschen, der mich bewichtelt, Backner Kauder. Was ist das denn? Wenn ich den Popschutz lese, dann muss ich jetzt immer an Backner Kauder denken. Es ist ein ganz, ganz fieses. Es ist eigentlich ein Fischdip. Wenn ich das jetzt so richtig verfolgt habe in den ganzen Rezepten, die es gibt. Es ist ein Dip aus Öl, Sardellen. Ja, ja, genau. Öl, Sardellen. Ja, genau, ein Fischsmoothie. Und das wird so lange gekocht, bis das nur noch bis das nur noch Matsche ist. Das wird, das wird so lange gekocht, bis das, ja, na Matsche nicht, das soll ein cremiger Brei werden. Oh, oh, okay. Total fertig. Und da wird dann rohes Gemüse drin gedippt. Mhm. Also hier so Sellerie, ne, so diesen Stangensellerie. Ja, bisher fand ich es gut, jetzt bei dem Gemüse hört es gerade auf. Du kannst ja Buletten, dippen. Ich dippe eine Bulette rein, wenn es geht, ja. Salzstange. Ja. Oder ein Rippchen. Oh ja. Genau, und lässt die Soße weg. Ja, also das Rezept habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, das will, ja, ich noch machen. Gesprochen da sind noch einige Dinge auf der Banja Kauda steht hier unten im Chat. Ach so, ja, siehst du, dann spreche ich das immer falsch auf. Na, Backner konnte ich mir gut merken. Das vergesse ich jetzt nicht mehr. Ja. Ja, und der Palk und du, ihr habt euch dann um das Wanderwaffeleisen versammelt. Und habt da. Genau. Eine Neuauflage oder eigentlich ja eine Erstauflage einer speziellen Waffel aufgenommen. Ich habe sie erfunden und sie ist echt scheiße. Man braucht einen Dip, habe ich gehört. Ja, genau. Ja. Also wir waren quasi bei der letzten Presswehe der Geburt dieser Waffel dabei. Mhm. Und das hörte sich ungefähr so an. So. Guck mal her, das ist eine Waffel. Komm, guck. Das ist eine Dönerwaffel. Die erste Dönerwaffel im Cottbus auf der Welt. Jedes Buch der Rekorde. Großen Teller. Ja, ist gut hier, wa? Warte mal, muss gucken. Kriegen wir die noch raus? Ey, guck mal. Komm. Warte. Warte. Halt. Ja, es ist eine Waffel geworden. Du darfst die weltweit erste Döner-Waffel festen. Herrlich. Wie fühlt man sich so als Väter? Also, es war schon geil, ne? Die erste ist ja daneben gegangen. Die erste ist Matschebrei. War zu matschig, ne? Ja. Ich habe es wirklich hingekriegt, dieses Ding wieder sauber zu machen. Für alle Backhaus-Cast. Wanderwaffel, Eisenreiniger, eine Zahnbürste geht, total geil, ne? Stimmt, hatte ich auch im Einsatz. Elektrisch, oder? Nee, ich hatte nur eine normale, wo man noch die Hand bewegen muss, ne? Ja, und das war Matschebrei und dann habe ich einfach mal noch, Mehl und noch ein Ei. Irgendwie musste es ja binden, ne? Paul kam dann auf die Idee, soll ich dir Soßenbinder geben? Nein, wir machen keinen Soßenbinder. Der muss aufkochen. Soll er dann auch mal harte werden, ne? Genau. Und so wurde das wirklich mit der zweiten Waffel, die wurde richtig, richtig geil. Also ich bin, ihr habt ja gehört, ich bin so abgegangen, ne? Ja. Weil mir schmeckt ja so ein Scheiß auch. Palk war das gar nicht so sein Ding, aber naja, ist ja auch ein Ölpferd, ne? Mate, Energy Drink und Döner, aber bloß nicht pürieren. Ja, also die Wanderwaffel, die Dönerwaffel war Döner püriert, ein kompletter Döner, aber ohne Brot. Das Brot haben wir ein bisschen genascht. Milch, 3 Eier, Mehl so, ich denke es waren so 100, 150 Gramm nach Belieben immer dazu gekippt mit einem Handrührer, dann schön zu einem Waffelteig gemacht, drin und das funktioniert wunderbar. Mhm. Ne, ich habe mir Aioli-Ruf gemacht, Knoblauchdip, das war super. Mm, genau. Ja, ihr bringt ja den Podcast noch. Und du hast einen Döner, aber ohne die Knoblauchsoße da reingemacht, ne? Mit alles. Also mit, ich hab mit alles. Ja. Okay, auch mit Tzatziki. Mit Kräuter, Knoblauch, was da drin war, kompletter Döner, gemischtes Fleisch, Zwiebeln. Einfach pürieren, fertig. Ja. Der Palk hat irgendwann zwischendurch mal gesagt, ob man nicht auch einen halben Döner hätte nehmen können, hätte man den anderen noch essen können. Ja, hätte den gefuttert, genau. hätte den gefuttert. Nein, die Frauen hatten süße Waffeln vorher mit dem eigenen Waffeleisen. Danach hat der Palk uns noch bekocht. Großes Lob. Eine Wiener Nudelsuppe. Habe ich noch nie gegessen. War lecker. Aus dem Buch Kochen mit der Maus. Von Sendung mit der Maus. Ja. Ja, der Junge, der Kleine vom Palk, der hat mitgeschnippelt, Wiener und alles. Und war super. Also erstmal geil. Wir haben erst gedacht, eine Suppe zum Abend, ein bisschen wenig, aber top satt geworden. Super. Toll. Cool. Nachtisch. Dönerwaffel. Ich habe übrigens noch 8 hier. Soll ich einen für ihn schicken? Du kannst mir gerne eben eine faxen. Ich esse die dann hier während der Aufnahme. Für mehr Essen im Podcast. Ja, so ein schöner Hashtag, ne? Ja. Einfrieren und schicken. Sehr schön. Ja, der Raphael hätte auch gern eine gefaxt, schreibt er gerade hier im Chat. Die komplette Aufnahme kommt dann in der Gerichteküche, nehme ich an. Ich versuche morgen früh, genau. Und wir werden sie auch mal hier bei uns im Feed noch veröffentlichen, so als Bonusfolge dann nach dieser Folge. Dann kommt es auf jeden Fall da an, wo es hin muss, denke ich, oder? Sehr schön. Das ist ja eure Folge. Ja. Ich hab's ja wieder für euch gemacht. Ja, sehr schön, sehr gefreut. Wir haben kurz überlegt, ob wir die hier komplett einspielen, dann hätten wir nämlich einen ruhigen Abend gehabt. Für mehr Bier im Podcast. Genau. Schön eingezwitschert dabei, das Waffeleisen noch verlost und dann wäre es das dann auch gewesen. So, Freunde, das war's. Ja. Ja, entspannter Abend, ne? Genau. Sollte ich auch nicht stressen. Apropos Verlosung, wie viele Leute haben sich denn beworben? Ich bin neugierig. Was sagt denn die Losfee? Ah, warte mal, ich hole dir mal gerade. Hallo? Hallo? Es haben sich 6 Menschen beworben, um das Wanderwaffeleisen. Ja, heute stehen die Chancen sehr gut, muss ich sagen, für den einen oder anderen. Mhm. Apropos Lose. Ja. Frank, sag mal, die Lose, stopfst du die immer in den Strohhalm und putzt sie dann raus? Ja, das mache ich immer als meditatives Lose-Stopfen. Okay. Und nach dem Backhauscast müssen die ja auch wieder alle da raus. Auch das ist so eine Art Meditation. Weil ich kann mich erinnern, in der Folge, die wir mit der Mad-Waffe gemacht haben, da habe ich dir das doch erzählt mit den Strohhalmen und den Losen, ne? Genau. Da hast du mir das als Idee mit... Ich habe das so nicht gemeint. Ich habe das so nicht gemeint. Du meinst, man schneidet die Strohhalme auf, ne? Nein, ich meine, du schneidest kleine Scheibchen. Du machst nur einen Ring um das Los. Ring, genau, du machst einen Ring um das Los. Musst du nur abziehen denn. Aber ich finde die andere Lösung auch sehr schön. Ja, ich finde die geil. Also ich habe immer gedacht, was erzählt der denn immer vom Stocher und aus dem Strohhalm? Das habe ich dir noch gar nicht so erzählt. Ich mach weiter so. Die spannenden Videos dazu gibt es auf unserer Homepage. Vor allen Dingen wird es noch viel spannender. Ne? Ja. So ein Ring ist schnell abgemacht. Ja, das es machte vor allen Dingen besonders viel Spaß, wenn die Chemo so frisch drin war und man hat in den Fingerspitzen überhaupt kein Gefühl gehabt. Oh. Ah, wo ist denn der Zahnstocher? Ach, da. Der steckt ja schon. Oh, herrlich. Ups, das war neben dem Strohhalm. Oh, Mann. Ja, dann würde ich doch die 6 Leute mal vorstellen, die sich beworben haben, oder? Ja. Was meinst du? Und Frank könnte ja derweil schon mal vorsichtig... Ich gehe mal in den West-, Ost-, Süd- oder Nordflügel. Ich muss mal gucken, wo das unser Kamerakind mal holt. Ich glaube, wir müssen für das Kamerakind doch noch einen Livestream. Nein. Ja, 6 Menschen sind es diesmal. Und zwar... Die dritte Macht hat sich beworben. Das ist ein Podcast über Perry Rhodan aus dem Podcast-Imperium. Dann hat sich wieder beworben die feine Frau Steffi und ihr Krümelkind. Der Popschutz-Podcast ist dabei. Markus Schmitz, der Herr Gorbatz. Das wäre spannend, weil der wohnt in Österreich, soweit ich weiß. Da würde das Waffeleisen zum ersten Mal ins Ausland reisen. Und es hat sich beworben auf der Nummer 6, der Planet Kai. So, Urbi, das heißt, wenn das Ding wirklich nach Österreich geht, dann müssen wir zwei übers Porto mal reden miteinander noch. Ich habe nämlich keine Ahnung, was sowas kostet, so ein Ding nach Österreich zu schicken. Ob das teurer ist wie mit einem normalen Post. Ja, das kriegen wir dann mit. Das ist Spaß wert. Ne? Das müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen. Ja. Ja, ich glaube, der Peter Gorbatz, der ist auch mit in der Telegram-Gruppe beim Hobby-Podcast. Also ich würde es ihm ja mal gönnen, das Ding. Ne? Ja. Ja. Da kommen so einige Leckereien manchmal. Wir sind da ganz ehrlich, unser Herz schlägt natürlich ein bisschen für die feine Frau Steffi, weil die sich wirklich so was von treu jedes Mal wieder bewirbt. Aber wie gesagt, der Rest liegt quasi in den Händen der Losfee. Die, Losfee, wenn ich das, da ist sie ja schon wieder, genau. Die gerade im Chat den schönen Namen Pummelfee bekommen hat. Ah, sehr schön. Gibt es denn einen Teilnehmer, der sich von Anfang an immer beworben hat? Kai? Kai würde ich meinen, ja. War immer dabei. Gibt es einen Teilnehmer, der sich von Anfang an immer beworben hat und es noch nicht hatte? Ja, ich sag mal so, wenn wir jetzt mal vielleicht so ein, zwei Mal rausnehmen, dann ist das tatsächlich zum Beispiel der Arne, der sich seit Anfang an immer wieder bewirbt und das noch niemals hatte. Und wer fällt mir da noch ein? Ja, die feine Frau Steffi. Die feine Frau Steffi, die ist auch schon sehr lang mit dabei. Aber genau. Weiß ich nicht. Aber Arne ist gar nicht dabei diesmal. Nee, der hat da irgendwie Urlaub. Hat Urlaub genommen von dem spannenden Waffelspiel. Genau. Gut. So, Kamera ist bereit. Oh, sehr schön. So, genau. Und dann fülle ich noch die Lose in die Lostrommel hinein. Lose. Alle 6 Stück an der Zahl. Trommelwirbel. So. Mischen. Oh. Das mischt sich aber schön. Ist das eine Salatschleuder? Das ist der kleine Quickchef von der Firma. So. Jetzt greife ich in die Lostrommel wahllos hinein und habe ein Los in der Hand. Und genau, jetzt muss ich das da eben wieder mal da raus machen. So, ja, jetzt bin ich selber auch ganz gespannt. Gewonnen hat die dritte Macht. Oh, da schau einer, guck. Da wird gejubelt im Chat. Ich glaube, damit geht das zweite Mal nach Hannover, ist das richtig? Das ist richtig, jawohl. Das ist doch ein Applaus wert. Ja, jetzt sind aber die Zweier hier schon gut vertreten mittlerweile. Mann, du. Danke an das Kamerakind. Ja. Danke. Ich glaube, ich muss der feinen Frau Steffi ein eigenes Waffeleisen. Wir schicken dir einfach eins. Warte mal, nach Hannover. Also wenn ich jetzt einfach sage, ich habe es abgeschickt und schicke es gar nicht ab und sage im Dezember, oh, ist wieder aufgetaucht. Dann könnte ich es ja in Hannover abliefern. Weil dann geht es wieder auf den Brocken. Das ist ja gleich um die Ecke. Ne? So, da werden schon die Knoblauchwaffeln versprochen. Mit Banja Kauda, genau. Da gibt's doch mal Fisch in dem Ding. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt, aber macht es bitte wieder sauber. Genau. Egal, was ihr damit macht, macht es anschließend sauber. Der Pro-Tipp ist ja gerade schon genannt worden. Zahnbürste. Munddusche. Ob elektrisch oder manuell, egal. Munddusche. Ja, also dafür, dass das so rumkommt, das ist echt gut gepflegt, muss man sagen. Das hat zwar die besten Tage hinter sich, ne? Ja. Aber es sieht noch gut aus. Gucke mal, was das für Torturen eigentlich durchmacht, ne? Also wir wundern uns eigentlich, dass das überhaupt noch irgendwie was von sich gibt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange hält. Du, das ist ein echtes Basic-Produkt. Es funktioniert. Womit wir eigentlich genau das bewiesen hätten, was wir in Folge 1 behauptet haben, das kann gar nicht so verkehrt sein. Ja. Warum haben die das aus dem Sortiment genommen? Die haben es abverkauft. Das ist baugleich mit einem Waffeleisen von Severin. Das hat nämlich meine Schwester, das Severin-Waffeleisen. Das ist genau das gleiche Teil, nur ein anderer Aufdruck. Dann, ja, natürlich ist das nicht so gut. Ja. Ich habe es irgendwo auf Twitter jetzt gesehen, dass jemand genau das Gleiche auch hat. Irgendwer hat ein Foto gemacht. Der Armin. Der Armin, genau. Der Grillzombie hat sich's auch besorgt, glaube ich. Dann. Genau. Der hat das auch. Ja. Dann müssen wir notfalls, wenn wir mal eins brauchen, müssen wir dann da in Verhandlungen gehen. Abwerben. Müssen wir es irgendwie, ja, irgendeinen Deal machen. Weiß ich noch nicht. Obwohl auch schon die Rufe wieder nach der Wanderfritteuse laut wurden. Wow. Also jetzt aber die ohne Fett, nehme ich mal an. Ja. Nee, das taugt nicht. Habe ich ausprobiert. Habe ich nach 10 Tagen wieder zurückgesandt. Die Heißluftfritteuse? Ja. Ja, mir hat die lange Zeit gute Dienste geleistet. Ehrlich? Aber, ja. Ja, Pommes nee. Kannst du nicht drin machen. Ja, aber genau, du kannst ja Brötchen drin aufbacken. Und okay. Das geht sehr, sehr gut. Auch Nuggets gehen da auch hervorragend drin. Ja. Mhm. In der Not gehen da auch mal Pommes drin. Die haben gar nicht geschmeckt, auch, bin ich ehrlich. Und auch Pommes. Ja. Wellenschnittpommes gehen am allerbesten. Wenn du Fettfritteusenverbot hast zu Hause, dann bist du auch froh, wenn du wenigstens solche Pommes selber machen kannst. Ah ja, okay. Ja, deswegen gab es Suppe gestern. Ne? Ja. Also sind eigentlich Pommes. Also mir hat diese Fritteuse hervorragend durch die du darfst kein Fett essen Zeit geholfen. Ja, okay, das ist eine gute Ausnahme. Und kaum war das Stoma zurückoperiert und ich aus dem Krankenhaus entlassen, habe ich 3 Liter Öl in die andere gekippt. Habe mein erster Pommes durchgezogen, genüsslich gegessen und vertragen. Also das ist gar nicht so verkehrt mit den Pommes frites. Genau, und Klaus hat am Wochenende auch davon profitiert. Profitiert. Das ist heute unglaublich. Pommes frittiert. Lecker. Lecker, ja. Sehr gut. Nachdem es beim letzten Besuch ja keine gab, nee. Trotz mehrfachem Protest. Trotz mehrfacher. Murmelei. Pommes. Soll ich noch ein paar Bratkartoffeln mal eine Pommes essen? Ja, Bratkartoffeln, das ist ja auch so dieses Methadon-Programm da. Dann, wenn du irgendwie Pommes haben willst, dann kriegst du so. Methadon-Programm! Das ist also Bratkartoffeln. Ich meine nicht, ich esse auch gern Bratkartoffeln, aber dann, wenn ich die haben will und nicht als hier Ersatzprogramm ist. Naja, im Endeffekt, Bratkartoffeln sind doch frittiert, hä? Die müssen im Fett schwimmen, sonst schmecken sie nicht. Ja, da sind wir halt Zwiebel dabei. Die Pfanne muss ja so richtig, Speck. Ja, genau. Hm. Scheiße. Mahlzeit. Ich frage mich, wie viele Leute gerade ihren Podcatcher ausmachen und sich in die Küche begeben. Ich kann das auch später weiterhören. Ich muss jetzt erstmal Bratkartoffeln essen. Und Bratkartoffeln mit Pommes. Ja. Ein Kartoffelteller. Gemischter Kartoffelteller. Die Pommes frites wurden ja jetzt auch im Zeitspeise-Podcast vorgestellt. Ich muss natürlich zu Pommes frites was sagen. Ja, das ist war mir klar. Mach mal. Ja, also die haben versucht zu klären, woher kommen die und wer hat die tatsächlich erfunden. Und ich fand das auch alles schlüssig und gut, bis das zu dem Punkt der Mayonnaise auf die Pommes kam. Das scheint auch wieder so eine Glaubensfrage zu sein. Mhm. Es hieß, es darf nicht diese puddingartige Fettige sein. Und ich sage ja, doch, genau, die darf es sein. Gibt es noch andere? Ja, du kannst ja so feine Salatmayonnaisen, die sind ja. Ja, so, ich will doch keinen warmen Kartoffelsalat essen. Ey. Und genau diese Konsistenz der puddingartigen Mayonnaise hat auch heute wieder dazu geführt, dass die Pommes frites nicht auf meiner Hose landete, sondern von der Mayonnaise am Tellerrand festgehalten wurde, bis ich sie dort nochmal schnappen konnte, um sie aufzuessen. Also das spricht so, und jetzt gehe ich mir Pommes machen. Diesen Sicherheitsaspekt mit Mayonnaise. Hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ich finde Mayonnaise sowieso dann gut, wenn da draufsteht, enthält 80% Fett. Ja, es muss aus großen weißen Tuben mit roten Deckeln kommen. Genau. Dann hast du ja, konsistent kann wie so ein Wackelpudding sein, ne? Ja. Ja. Und ja, dann ist es richtig Mayo. Dann, genau, dann ist es gute, richtige, leckere Mayo. Alles andere ist Salatsoße. Aber genau die gehört doch in Kartoffelsalat, ne? Oh, das ist heißes Eisen. Der nächste Glaubenskrieg. Das ist wirklich ein heißes Eisen, dieses Wanderwaffeleisen. Ich glaube, das wäre ein Grund, dass du aus einer bayerischen Kneipe rausfliegst, wenn du dir zu dem Kartoffelsalat noch eine Tube Mayo bringen lässt, die da drüber rotzt. Ist fast so, als wenn du im Hofbräuhaus einen Kakao bestellst. Nein, ich meine, der Kartoffelsalat, der muss damit schon gefertigt werden. Ja, aber was willst du machen? In der Not. Nee. Egal. Also gerade Kartoffelsalat, da gibt es ja die verschiedensten Varianten. Ja, ja. Mit Brühe. Mit oder ohne Zwiebel. Ja. Mit oder ohne mit Zwiebel. Mit oder ohne Zwiebel. Mit Brühe. Was habe ich denn da noch kennengelernt? Mit so einem Öldressing dran. Und dann den richtigen mit Mayo halt, ne? Ich glaube, diesen mit dem Öldressing, den kenne ich, glaube ich, aus dem Fertigregal, ne? Hellkartoffelsalat in Öl. Ja, ja, genau. Merkwürdig. Kartoffelsalat, es war nicht weiß, das war schon komisch. Mit Ei oder ohne Ei. Wie, hier kann man Kartoffeln erkennen. I, der schmeckt ja nach Kartoffeln. Das ist wie die These der Dönerwaffeln, ne? Schmeckt ja wie Reibekuchen, haben wir ja festgestellt. In Reibekuchen sind gar keine Kartoffeln, die nehmen Döner. Genau. Das wird das. Genau. Das ist viel günstiger. Werden alle möglichen Geheimnisse gelüftet in diesem Podcast, den du noch ausstrahlen wirst. Oh. Unter anderem auch, dass Palks Frau nicht wollte, dass ihr das ihr Waffeleisen nutzt. Genau. Ja, pass mal auf, da muss ich aber noch einen Schwank erzählen, der kommt nicht im Podcast. Der Palk hat dann dieses ominöse Waffeleisen rausgeholt aus dem Schrank. Es ist übrigens fast dasselbe, sieht ein bisschen anders aus. Und hat dann gesagt, ganz romantisch, extra für meine Frau gekauft, extra Herzwaffeln. Meine Frau guckt ihn an. Hey, gibt's überhaupt andere? Ja, die sind immer in Herzform. Da stand das wirklich oben, eine ganz große Werbung, in Herzform, aber guckt mal in euer Waffeleisen. Die haben alle Herzform, die sind halt so, es sind Waffeln. Ja. Ja, die belgischen sind ja so viereckige. Ja, genau. Ja, gut. Und dicke, die, ne? Die der Landstuhler gemacht hat damals, glaube ich, ne? Mit der Oma. Nee, der hat ja auch das Wanderwaffeleisen benutzt. Der Oma hat aber im Herd mit diesen gusseisernen Dingern gemacht, ne? Ich glaube. Das habe ich gemutmaßt, dass die das so früher gemacht hat. Ah, oh, wer übrigens auch jetzt hier bei Mastodon schön wieder abgebildet hat, gusseisernes Waffel überm Holzkohlenfeuer, das ist hier der Kollege aus den Landfunkern. Der Uwe. Der Uwe, genau. Den haben wir ja auch noch nicht immer hier hingelotst gekriegt. Uwe, du Waffelbäcker. Trau dich. Also das würde ich, wahrscheinlich sind das genau diese Waffeln mit der Kartoffel drin. Reibekuchen, Kartoffelpuffer, ne, heißen die denn? Da kommt gerade vom Kai Grumbeerwaffeln. Grumbeerwaffeln. Ja, wo man die Kartoffel, Waffele. Die muss man so reiben, ne? Jetzt habe ich alle Ester. Entschuldigung. So, bitte was? Die Waffel muss dann, die Kartoffel nee, die wird da Kartoffel. So gerieben, ne? Mhm. Mit einem Tuch ausgewrungen und dann wird da der Teig draus gemacht, ne? Irgendwie so war das. Grumbeer, ich glaube, ja. Wenn ich jetzt nicht so faul wäre, könnte ich in dieses schöne Ringbuch gucken. Habt ihr das einringen lassen? Das sieht sehr schön aus. Oh, danke. Das neue Rezeptbuch. Da war der Frank ganz fleißig und hat das wieder zum Leben erweckt. Sehr, sehr schön. Nachdem das andere nach wie vor irgendwo zwischen Hannover und Frankfurt verschollen ist. Irgendwo verschollen ist. Ich dachte, das ist aufgetaucht. Nee. Okay. Es ist nicht auffindbar. Sprich, das sind meine Fotos noch alle, oder was? Das ist postlagernd irgendwo. Ja, aber sind da Kopien drin? Ich hatte euch ja da, also bis, ich war vorm Universum, glaube ich, ne? Also der, Ich war nach dem Popschutz. Wir hatten das gehabt, der Popschutz, ne? Also der Raphael hat zum Glück das meiste von diesem Logbuch eingescannt. Und die Scans habe ich ausgedruckt und eingeklebt. Ah, super. Naja, siehst du, es kommt nichts weg. Das Netz vergisst nichts und Podcaster erst recht nicht. Das ist so herrlich. Heil den Imperator. Ja. Ja, es fehlt nur noch die Spreewaldtour, ne? Ja. Das ist ja ein neues Glück, ne? Ja, schauen wir mal. Batterien sind besorgt, ein Stromumstromer fürs Wanderwaffeleisen ist besorgt und der Kahn steht bereit, wenn ihr kommt. Ja, das müssen wir mal wirklich dann mal planen. Ein Bier und saure Gurken gibt es sowieso. Oh. Schafft der Umstromer auch die Kühlbox für das Bier? Du, die kannst du am Seil in die Spree hängen. Ne? Ich nehme das Bier ohne Etikett und ich auch. Ja, das steht noch aus. Da müssen wir uns mal offline mal nochmal genau unterhalten. Ja, ist immer schwer, einen Termin zu finden, nicht? Der Sascha, der ist ja auch ganz heiß drauf, der Imperator. Und von München aus ist es echt ein Ritt, da muss ich dir sagen. Also, das stimmt. Ja, und Palk ist auch. Das haben wir versprochen, das werden wir auf jeden Fall einlösen. Ich weiß noch nicht wie, aber. Ja, München, Hunsheim, Hunsheim. Aber der Spreewald ist ja bei uns. Ja, und wir haben auch keinen so einen schönen Fluss. Es wird wahrscheinlich, wenn über die Haltestation Hunsheim gehen, nehme ich mal an. Genau. Mit einem kleinen Zwischenstopp und dann von da aus vielleicht dann. Das muss man dann mal gucken. Und ab hier geht's dann mit dem Kfz weiter. Ja, irgend so. Sag mal, Klaus. Ja. Du hast kein Auto, das habe ich schon verstanden, ne? Richtig. Hast du einen Führerschein? Nee. Okay. Taxis sind auch Autos. Ja, nein, man macht sich so beim Podcast hören, da macht man sich manchmal so Gedanken. Nee, das ist immer eine S-Bahn, hat der keinen Führerschein? Habe ich nie gebraucht. Aber ich würde auch mit Kind dran gehabt. Ja, nee, ich würde aber auch mit dem Auto nicht reinfahren wollen nach München in der Früh. Ja, okay, das ist glaube ich, ist gehupft wie gesprungen. Ja, außer dass du halt in deinem Auto sitzt und was weiß ich, aber ansonsten zeitlich tut sich da glaube ich nicht viel. Also nee, Pech. Es gibt Städte, da ist das mit dem Auto. Ja, gut, du hast ja wahrscheinlich keinen Parkplatz und nichts, ne? Ja, das ist dann das nächste Thema, dass du dann irgendwie schauen musst, dass du irgendwie bei der Firma dann irgendwo parkst und hin und her. Ja. Nee, haben wir nicht. Das haben wir nicht. Ja. Nee, der Klaus hat dann regelmäßig den Ohrwurm hier. Personen im Gleis. Wieder. Was machen die denn da? Die zählen die Steine. Alle Nase lang Personen im Gleis. Keine Ahnung, was die da suchen. Ich glaube, vor zwei Folgen hast du von einer Erwischten erzählt, ne? Person erwischt. Erwischt? Was, wie, ja, irgendwen haben sie da rausgezubbelt. Da war die Person dann wirklich im Gleis geblieben. Ja, und du bist du dann 2 Stunden auf diesem Bahnhof, oder? Ja, ich habe dann gewartet. Da gibt es auch einen kleinen Kiosk. Gibt's da Augustina? Und dann gibt's auch Getränke. Da gibt es also Smoothies mit Tomaten und also, Sellerie. Getränke und Reisebedarf. Ja, machen wir halt so. Kann man sich schon mal schön machen, 2 Stunden an der Donnersberger Brücke. Ist schon okay. Ja, du weißt ja immer nicht, wann das. Und gibt von da für mich auch kaum Weg weg. Also ich brauche diese blöde S7, um nach Hause zu kommen. Da fährt nichts anders. Also da hättest du das nicht geschafft zu Fuß in den 2 Stunden? Das habe ich jetzt nicht gefragt. Das kann ich mit einem klaren Nein beantworten an der Stelle. Ja, nein, vielleicht. Nein, ja, definitiv ja. Nein. Ja, ich nehme B. A, B oder C. Gut, ja. Ich nehme D. Ich nehme D. A, B oder C. Wo du uns gerade vor die Wahl stellst. Ja. A, B oder C. Was haben wir denn als Quiz heute? Wir haben tatsächlich ein Quiz heute. In diesem unseren Podcast. Ja, hast mir was überlegt. Wir sind ja alles jetzt hier gestandene Familienväter, ne? Mhm. Ich glaube, Urbi liegt doch mit einem zurück. wenn ich richtig durchzähle. Vier. Was? Ich habe vier. Ach, du hast vier, dann liegst du sogar mit einem vorne. Wir liegen mit einem zurück. Also ich habe jetzt hier zu Hause habe ich zwei. Ja, ich habe die bei dir zu Hause gezählt. Jetzt genau, die anderen, und ich habe aber eigentlich noch zwei, ja. Also ich habe noch zwei Seele, nicht eigentlich, die gibt's ja. Ja, ja. Ah, und okay. Der große, der ganz große mit Autoschlossern, ne? Papas Schnapfen. Ja, siehste. Ja. Und, ja, und der ganz kleine, der war eine Sturzgeburt, der wollte ganz schnell raus. Zwei Stunden. Oh, ganz so eilig gehabt. Super eilig. Los, weiter im Geschäft, Klaus. Genau. Ja, wir haben Zeit. Als Vater liest man ja öfter auch mal Märchen vor, ne? Ja. Oder? Habt ihr schon mal Märchen vorgelesen? Ja, ja. Und ich habe heute, selten, aber ich hab's. Und ich habe heute ein Märchenquiz vorbereitet. Oh. Oh. Und zwar ist es so, das ist so ein bisschen wie so Überschriften, so Schlagzeilen in der Zeitung. Und dann müsste man raten, welches Märchen gemeint sein könnte. Das ist die eine Rubrik. Und die zweite Rubrik, die wir haben, wäre, wer hat's gesagt? Das heißt, da gibt's dann Zitate aus Märchen. Und auch die wäre zu erraten. Ich überlasse euch die Wahl. Ich gebe euch vor, Lösung, oder wollt ihr es so versuchen? Das Lustigere. Ja, dann ich glaube, ich gebe vor, oder? Wir können das ja so machen, wie der Christian das letztens eingeführt hat, dass wir auch reinrufen können, wenn wir es direkt lösen wollen. Das könnt ihr auch machen, ja, das ist auch eine gute Idee. Dann ich habe zwar das Punktesystem dahinter nicht mehr ganz klar, aber. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn einer sofort löst, dann kriegt der andere halt keinen Punkt. Machen wir so ganz einfach, dann hat er keine Chance mehr zu lösen. Und wenn du falsch löst, dann kriegt der andere einen Punkt. Ja, theoretisch müsstet ihr hier so einen Button, ne? So ein ja, so das wäre cool. Ja, ja, der muss ins Waffeleisen mit rein ins Paket. So eine Hupe. Oder sowas, genau. Ich hätte noch eine Vuvuzela, soll ich die schnell holen? Warte mal, ja, das ist eine Idee. Ich meine, okay, die Koffer sind wahrscheinlich nachher gepackt, wenn ich das jetzt hier mache. So, Obi, das war's. Genau. Cool. Nimm den Fisch mit. Nimm deinen Fisch mit. Der liegt schon im Koffer drin wahrscheinlich, ganz unten. Ja, wir haben es wirklich wieder super leicht erwischt. Also das Kind ist so pflegeleicht. Ne? Der ist jetzt 3 Monate alt. Aber dann würde man den hören. Ja, ich denke schon. Da musst du nichts riskieren. Nein, lieber nicht. Ich bin schon ins Wohnzimmer ausgezogen. Jetzt nur fürs Podcast oder generell? Nee, generell jetzt. Also am Wochenende gehe ich mit ins Schlafzimmer und da ertrage ich das mit. Aber wenn ich arbeiten bin, jetzt haben wir gesagt, ich verpiese mich hoch ins Wohnzimmer, habe eine Matratze auf der Ausziehcouch und schlafe erst mal da. Mhm. Ja. Ach, das gibt man arrangiert sich, das funktioniert schon. Ja, das denke ich mir. Das ist so. Und das war jetzt kein Märchen. Nee. Aber ich möchte lösen. Ja, ich werf mal die erste Schlagzeile mal so hier ins Rennen. Da steht dann zum Beispiel, stolpernde Leichenträger erwecken Scheintote. Boah. Soll ich was vorgeben? Bitte. Der Wolf und die 7 Geißlein, Peter und der Wolf oder Schneewittchen und die 7 Zwerge? Schneewittchen. C. Beide C. Ich hätte jetzt Walking Dead gesagt, aber da bin ich ja ganz falsch, ne? C. Hat Frank auch C gesagt? Ja, ich habe C gedacht. Nee, was C? Ja. Ja, ist natürlich richtig, weil die stolpern ja, ne? Mit dem Sarg. Mhm. Und dann passiert was? Wollen wir mal gucken, wie fit ihr seid. Und dann plumpst der Apfel den raus. Apfel aus dem genau, Hals. Aus dem Hals. And she can breathe again. Aber das passierte, als der Prinz schon da war. Ja, die lassen den Sarg auftuppen. Genau. Ne, also der Prinz war schon da mit dem Pferd. Und dann sind die erst gestolpert. Mhm. Weil der heiratet die, glaube ich. Wird nicht immer geheiratet am Ende von Märchen? Auf jeden Fall nimmt er sie mit. Hänsel und Gretel heiraten nicht. Nein. Das wäre ja sehr modern. Ach ja, der Popschutz, genau. Der Prinz wollte die Leiche mitnehmen. Der fand die so schön. Stimmt. Genau, dann wird gestolpert erst. Und dann wird gestolpert, genau. Auf immer lebt die wieder. Oh, jetzt machen die den Sarg kaputt. Siehst du es wohl. Diese Zwerge. Ja. Die nächste Top-Meldung, die wir hier hatten im Märchenland, war: chirurgischer Eingriff rettet Menschenleben. Rotkäppchen. Rotkäppchen ist richtig und das ohne. Boah. Sauber. Toll. Ohne Hilfe, das heißt, der Urbi kriegt einen Punkt. Der sei dir gegönnt. Darf nicht mehr lösen, ja, genau. Nein, ich bin still in der Situation. Das Rotkäppchen. So. Ja, Frank, und der Wolf, der hat die Wackersteine reingebaggert gekriegt. So ist das. Habe ich das jetzt falsch gemacht mit dem Reinruf? Nee. Nein, passt, alles gut. Okay. Ich habe extra Luft gelassen. Wenn keine Lösung kommt, dann sage ich euch, gebe ich euch drei vor. So, Halbstarker vergeudet Volksvermögen. Top-Meldung. Sag mal. Tischlein deck dich, Hans im Glück oder das tapfere Schneiderlein wären im Angebot. Da. Halbstarker vergeudet Volksvermögen. Ich sag Hans im Glück. Okay. Urbi? Ich sag das tapfere Schneiderlein. Das tapfere Schneiderlein. Nein, es ist Hans im Glück. Juhu. Okay. Weil er ja den Goldklumpen tauscht. Genau. Gegen alles Mögliche und glaube, am Ende kommt er mit einer. Ne, mit gar nichts, ne? Mit nichts. Glaube ich. Mit dem Mühlstein und den haut er in den Brunnen und dann ist er ganz froh, dass er ja nichts mehr tragen muss. Ich glaube, genau. Dann ist die ganze Last. Das, genau. Weg. Stimmt, der Tapfere war der mit den 7 Fliegen, ne? Genau, das war der mit den 7 auf einem Streich, ja. Ungelernter Kosmetiker täuscht Kinder. Was? Ungelernter Kosmetiker täuscht Kinder. Auf Himmels Willen. Muss man ein bisschen um die Ecke denken. Es wäre im Angebot der Wolf und die 7 Geißlein, der Rattenfänger von Hameln oder des Kaisers neue Kleider. Wolf und die 7 Geißlein. Ungelernter Kosmetiker täuscht Kinder. Doch, der malt sich an, der frisst dann Kreide. Was meint Frank? Ungelernter Kosmetiker. Keine Ahnung, ich nehme den jetzt auch mal. Ja, das ist richtig, der Wolf und die 7 Geißlein. Und der Obi hat es genau richtig gesagt, weil der sich sich so verkleidet als Mutti und dann auch die Kreide frisst wegen der Stimme. Ja, der Rattenfänger vom Hameln wird hier geschrieben im Chat. Das wäre ja dann mehr ungelernter Musiker täuscht Kinder, oder? An der Stelle. Ich kenne den Rattenfänger von Dings, kenne ich gar und nicht. Und damit die Kaisers neue Kleider, der täuscht ja gerade die Kinder nicht. Genau, der täuscht ja nur die eingebildeten Alten. Ne? Genau. Okay, prima. Also den Rattenfänger von Hameln kennst du gar nicht, Urbi? Nee. Ne, der irgendwie für den für den Bürgermeister in Hameln irgendwie die Ratten verscheucht, indem er mit der Flöte spielt und die alle hinter ihm herrennen und die Ratten versaufen alle in der Weser. Und dann wird er aber nicht bezahlt gescheit und dann spielt er wieder auf seine Flöte und nimmt die ganzen Kinder mit. Genau. So, kurz gefasst. Da wird nebenbei nicht geheiratet am Ende bei dem Märchen. Fällt mir da auf. Nee, kenn ich nicht. So, nächste Top-Meldung. Vielleicht unbekannt in der DDR. Vielleicht die Kinder im Berg, keine Ahnung. Kann man ja nochmal nachlesen. Kommt dann im Teil 2. Der Rattenfänger kommt zurück oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja, nachts auf RTL 2. Ja, nee. Boah. Arbeitsunfall führt zur Volksseuche. Welches Märchen könnte das sein? Könnte das sein? Dornröschen, Schneewittchen und die 7 Zwerge oder Aschenputtel? Boah, Dornröschen. Unfall führt zur Volksseuche. Die pennen doch dann alle ein, ne? Ja, genau. Dornröschen. Ist richtig. Warum pennen die alle ein? Weil sie sich in den Finger an der Spindel sticht, an der vergiftet. Weil die 13. Wie war das? Die 13. Fee nicht eingeladen worden ist. Und die dann wutentbrannt reinstürmt und sagt, so, pass auf. Ne? Mit 13 Jahren wirst du dich an einer Spindel stechen. Genau. Ja, man sollte immer, wenn, alle Verwandten einladen oder keinen. Oh. Oh, nein. Ja gut, eingeladen sind die ja immer. Ja, ja, genau. Also immer, wenn es Bier und Bratwurst und Brötchen, die drei Backhausschen Bs gibt, dann sind natürlich die Verwandten alle eingeladen. Die drei Backhausschen Bs, das ist ja geil. Ihr wird gerade gefragt, ob der Chat mitraten darf. Ja, natürlich. Oh, bitte. Dürft ihr mitraten. Und es und ist auch Bommes. Durchaus erlaubt, für die zwei Probanden hier unten in den Chat reinzugucken und das durchzudiskutieren, was da vorgeschlagen wird. An den Zum Kai, Beispiel. Bommes ja. ist das vierte Backhaus schon wie. Bommes, ja. Bomfrit. Das sind die fränkischen Bommes. So. Aus der Britöse. Ja. Oh. Dann eine Nachricht, die ein echter Skandal fast war. Das war nämlich: Tierquälerei endet mit Eheglück. Zur Auswahl stehen. Die goldene Gans. Nee. Zur Auswahl stehen die Bremer Stadtmusikanten, der Froschkönig oder Aschenputtel. Der Froschkönig. Ja, wird auch im Chat schon gesagt, der Froschkönig. Obi, was meinst du? Ich war ja falsch. Ach so, soll ich trotzdem? Ja gut, ich verlasse mich jetzt auf den Chat. Den Publikumsjoker hätte den ich gerne. Den Publikumsjoker. Den Froschkönig. Ja, der Ach, ist stimmt. Richtig. Ja, die hat den der ist richtig. Ja, ja, die hat den richtig an die Wand geklatscht. So wie man das mit Kerls schon mal macht. Genau. Und die für Tierfreunde gereinigte Version, da wird der Frosch geküsst. Oh. Ja. Aber ich glaube, das Original ist das mit der Wand. Mit einer Wand, ne? Weil beim Abendbrotessenden sitzt er aber immer mit und das geht ihr doch so auf den Sack, ne? Ja. Ja, ja, genau. Genau. Die hat die das Kugel im Boden fallen lassen. Mhm. Mhm. Der hat die Kugel hochgeholt unter der Bedingung, dass sie mit am Tisch sitzen gerade. Genau. Ja, und irgendwann flippt sie aus und knallt ihn in die Wand. Ah. Ja, so sieht's aus. Geschönigt, macht die das anders? Da küsst die den dann? Ja. Auf Wut oder was? Nee, der wünscht sich das, glaube ich, irgendwie. Ach so, okay. Da müssen wir nochmal in der Originalquelle ja, nachlesen, glaube ich. Genau. Okay, also, das ist, Zwischenstand ist 5-5 im Moment. Das wird doch nicht schon wieder ein Unentschieden geben hier. Das kann gar nicht sein. Listiger Handwerker erwirbt Ruhm und Ehre. Sind das des Kaisers neue Kleider, Tischlein deck dich oder das tapfere Schneiderlein? C. Das tapfere Schneiderlein. C. Das war fast zu einfach, gell? Genau. Gelungene Täuschung eines arroganten Läufers wäre die nächste Rubrik. Es geht Richtung Sport, wie ihr seht. Ah, Hase und Igel. Da, richtig. Bomm. Ja. War ja fast gleichzeitig. Sattelfest. So, ein wanderndes Sextett wird gesucht. Esel. Sextett sind sechs Leute, ne? Richtig. Die Bremer Stadtmusikanten waren keine sechs, ne? Nee, das waren vier. Zwei Statisten. Ja, die beiden Roadies noch dabei. Der Beleuchter und der Tontechniker. Ja, ich meine, ich kann es noch vorgeben, es wäre die Bremer Stadtmusikanten in der Auswahl, die fünf Brüder oder die sechs Gefährten. Ach je. Das ist dann jetzt. Das waren bestimmt die fünf Brüder. Es waren die fünf Brüder, genau. Nein, das wären natürlich die sechs Gefährten. Die sechs Gefährten, ja. Ja, das kann man natürlich dann leicht erraten. Das Märchen kenne ich nicht. Jetzt kommt persönlich, glaube ich, meine Lieblingsschlagzeile, die ihr aber wahrscheinlich auch leicht erraten könnt, aber ich finde die schön. Blick in Ofen täuscht kannibalistische Rentnerin. Hänsel und Gretel. Ja. Ich möchte lösen. Das ist dein Punkt. Das ist ja wohl geil. Dann führt der Frank jetzt mit einem Punkt. Ja. An der Stelle. Den ja, okay. Ja. Gut, dann kommt der letzte aus der Rubrik Schlagzeilen. Und zwar lautet das wie folgt. Hochintelligenter Fleischfresser verhilft erbschaftsbenachteiligtem Getreidezerkleinerer zu Wohlstand. Der gestiefelte Kater. Richtig. Ja. Das ging schnell. Den lese ich ungefähr einmal die Woche vor. Ja, da dachte ich mir doch, dass du da zurzeit so richtig schön in Übung bist. Und das Buch gab es mit CD, aber meine Stimme scheint besser zu sein. Hey. So, das heißt, wir haben nach der ersten Kategorie haben wir einen Gleichstand von 9-9. Das heißt, wir spielen weiter. Und wer hat's gesagt? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Schön wäre, wenn ihr das Märchen wisst. Das würde mir schon reichen, wenn ihr auch noch wisst, wer es in dem Märchen gesagt hat, wäre natürlich super. Das war, das sagt die Ziege in, boah, ich sprang nur über Bächelein und fand kein einzig Blättelein. Boah, wie heißt denn das Märchen dazu? Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Ich weiß. Ich sprang nur über Bächelein, fand kein einzig Gräslein. Wovon soll ich satter sein? Okay, also einen halben Punkt hätte ich schon mal. Ja, einen halben Punkt hättest du schon mal. Ziege stimmt. Ja, wie geht das denn weiter? Wem sagt die Ziege denn immer, dass sie so gerne gar nichts, kein Blatt, da nichts und dann meckert sie hinterher, sie hätte doch nichts gefunden? Ich muss passen. Also die Ziege wusste okay. Ich sofort, die kam auf Schlag. Aber dann gebe ich drei vor. Hans im Glück, Tischlein deck dich oder die kluge Else? Dann ist das Tischlein deck dich. Das ist richtig, das ist Tischlein deck dich. Wem gebe ich jetzt den Punkt? Dem Chat. Dem Chat. Okay, Chat kriegt einen Punkt. So, bitte. Aufschreiben. Ja. Das ist die Geschichte, dass die Ziege Gott, sich ja. bei dem Vater genau. beschwert, dass die Söhne, wenn die Söhne mit ihr quasi auf die Weide gehen, dass sie nie was zu fressen kriegt. Und dann schmeißt er ja alle seine drei Buben aus dem Haus. Genau. Genau. Die Ziege steht in dem Fall sinnbildlich, egal. Das. Naja, der Punkt ist eigentlich schon für. Ja, guck mal hier, der Planet schreibt, der Kai schreibt, das ist sein Punkt. Wenn der Kai das Waffeleisen nochmal kriegt, hat er schon mal einen Punkt. Schreibt Kai auch noch auf, kriegt der Kai auch einen Punkt. So. Ja, viel Platz auf meinem Zettel hier. Heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich mir der König. Rumpelstilzchen. Richtig. Und das hat auch Rumpelstilzchen gesagt. In dem genau, Märchen Rumpelstilzchen. Genau, sagt Rumpelstilzchen in dem Märchen Rumpelstilzchen. Das stimmt. Heinrich der Wagen bricht. Nein, es ist der Wagen nicht. König Drosselbart. Die Prinzessin sagt das. König Drosselbart. Das kann ich definitiv sagen. Das ist falsch. Es steht zwar hier als okay. Auswahl, König Drosselbart, die Prinzessin auf der Erbse oder der Froschkönig. Dann ist es der Froschkönig. Richtig. Und die Prinzessin sagt es. Es ist der Froschkönig und es sagt der Kutscher. Ach, stimmt. Der vorne auf der Kutsche sitzt. Und als Antwort Herz, kommt immer, hat sich nein, ja, das ist... Genau, er hat sich ja seine Brust quasi so Metall schmieden lassen, solange sein Herr noch verzaubert okay, ist. Kein Punkt. Der Kutscher als namens Zauber. Heinrich. Heinrich, genau. Heinrich, sagt, der Wagen bricht und das... Das sagt dann aber das Mädel und dann sagt ja, Heinrich, genau, ne? Nein, das ist der Wagen nicht. Genau, das sagt die Prinzessin, ne? Ja. Genau. Das war ja klar, dass der Obi das weiß, der versteht was von brechenden Wagen. Ja, ich gebe mal beiden einen Punkt. Schön, dass im Chat Otto schon zitiert wird an der Stelle. Da müssen wir das nicht machen mit dem Kutscher kennt den Weg. Der Kutscher kennt den Weg. Ein Reh bricht aus dem Unterholz. Dankeschön, René. Und die Sonne bricht durch die Wolken. Boah. Sehr schön. Das ist ja echt übel hier. Genau. Also, Entschuldigung. Ich habe auch einen für die Gerichteküche. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Schneewittchen. Und das sagt der dritte Zwerg. Der dritte Zwerg. So genau. Sieben Zwerge. Ho, ho, ho. Den Wagen kriegst du nirgendwo raus. Ja. Ne? Nein, der hat ja jetzt auch wieder einen Preis gekriegt. Hat er? Ja. Für was? Fürs Lebenswerk. Von unser aller Bundespräsident. Tatsächlich. Ja gut, dann war es kein Preis, dann war es eine Auszeichnung. Ich ziehe das mit dem Preis zurück. Entschuldigung, Herr Bundespräsident Steinmeier. Ah, der hört den Podcast eh nicht, von daher. Oh, weißt du, man weiß es nicht. Naja. Man weiß es nicht. Der bewirbt sich auf jeden Fall nicht aufs Wanderwaffeleisen. Nee. Das ist schon ein schlechtes Zeichen. Das sollte für Deutschland. Ja, mehr Waffeln, weniger. Mehr Herze in Deutschland. Genau, mehr Waffeln, weniger rechte Blödmänner. So, das war der politische Beitrag in diesem Podcast. Unser politischer Beitrag. Wir kommen jetzt wieder zu den anderen. Wir kommen zu dem schönen Satz, was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum und es ist keine Käsesuppe. Das sind die Steine, die der Wolf da im Bauch hat, genau, bevor er sich in die Tiefe des Brunnens hinabstürzt. Ja, und welches Märchen ist das? Der Wolf und die sieben Geißlein. Genau. Echt? Nicht Rotkäppchen. Bei Rotkäppchen werden nur die Rotkäppchen und die Oma befreit. Genau. Ja? Aber wird der nicht mit Wacker, der wird aber befüllt noch, ne? Nee, das ist der Wolf und die sieben Geißlein. Oh, seht ihr? Ich habe gar keine Ahnung von Märchen. Falscher Podcast. Das heißt, es gibt einen Punkt für den Frank und damit steht es 12-12. Und ich hätte noch 1, 2, 3 hätte ich noch. Also, ja, dann wird ja spannend. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Kikeriki, unsere Goldjungfrau ist wieder hier. Frau Holle. Sagt richtig. Und wer sagt es? Das sagt der Hahn. Das ist richtig. Das lasse ich komplett so gelten. Der Bräuler. Der Bräuler. Aber in der DDR heißt das Goldmarie. Goldmarie, ja. Hier steht Jungfrau. Das ist ja, Frau Holle. Das Märchen gibt es in zwei Versionen. Das ist wirklich so. Mit der Goldmarie und der Pechmarie, ne? Die Goldmarie ist die erste Tochter, die dreckige. Und die Pechmarie ist eigentlich die verwöhnte Schöne, die aber zu faul ist, den Baum zu schütteln, das Brot aus dem Ofen zu holen. Und die kommt dann natürlich mit dem Pech zurück, ne? Das läuft über sie drüber. Mhm. Genau. Und die andere wird ja mit Gold bekleckert. Tschakka, ich hab Bock. Klaus. Mann. Was? Ja. Ja. Was macht mein Kind, was macht mein Reh? Brüderchen und Schwesterchen. Mhm. Und das sagt das Schwesterchen. Das ist komplett richtig so. Ja, so muss es sein. Ja. Oh, damit steht es 13-13. Die letzte Frage. Jetzt Frage. Schon wieder so was Spannendes. Die letzte Frage. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Aschenputtel? Sagt die Taube. Nein, das sagt die Schwiegermutter. Ja, nein. Doch. Das sagt das Aschenputtel. Sagt Aschenputtel in Aschenputtel. Völlig richtig. Ja, so wäre es richtig. Völlig richtig. Die böse Schwiegermutter sagt doch so kluge Sache nicht. Boah, das war ja bühnenreif. Rucke die Kuh. Blut ist im Schuh. Ja, es geht der noch Schuh einige. Ist zu klein. Ja. Aber ich denke, das ist dann nur fair, wenn wir den Punkt an den Urbi geben. Ja. Oder? Und dann, ja, ich kann ja höchstens Vorletzter werden. Ja, und damit ist Frank wieder mal Zweiter. Yay! Und Obi ist quasi heute unser Märchenonkel der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehr schön. Nee, froh, die Ilsebill, die will nicht so, als Eck dat will. Ja, das gilt auch. Der Fischer und seine Frau. Und das sagt der Fischer am Steg. Sagt der Fischer beim Steg? Nein, auf dem Steg. Also nicht auf dem Essen. und wer sagt... Kabut. Das gibt's nur in Quality Land. Der ausrangierte Kampfroboter in Quality Land. Also ist ein Spielchen, das kann man auch mal so, wie ihr seht, aus dem Stegreif mal machen. Sehr gut. Kann man natürlich auch als Trinkspiel umwandeln, wie eigentlich jedes Spiel. Sag noch mal die Schlagzeile zu Hänsel und Gretel. Also meine Lieblingsschlagzeile, finde ich, ist: Blick in Ofen täuscht kannibalistische Rentnerin. Sehr geil. Ich denke, viel schöner kann man dieses Märchen nicht zusammenfassen. Ja, schön. Dann hat der Urbi gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das finde ich. Vielen Dank. Ja. Ich muss noch hinzufügen, der Chat hat einen Punkt und der Kai hat auch einen Punkt. Auch Glückwunsch an der Stelle. An der Stelle. Ich lese hier nur von Essen, von Schändungen. Ne? Weil ihr schreibt, heißes Pech, brutal. Da, das gießt man halt über Menschen rüber. Ist, ne? Nichts für Schwache. Ja, das ist mit den Märchen, die sind mitunter ganz schön. Nichts für Schwache. Ja. Sehr, sehr schön. Ach, wie doll. Gut. Darauf nehme ich mal einen Schluck. Darauf, ich bin dabei. Ja. Prost. Prost. So, sehr gut. Gefräßige Stille sagt man nicht, sondern wie sagt man da an der Stelle? Also, wer säuft, sündig nicht. Nee, das war noch was anderes. Was? Also ich wäre auf eine Schlagzeile zum Süßbrei, wäre ich gespannt, was du daraus machst. Ne? Zum was? Der süße Brei. Der süße Brei. Ja, müsste ich dann noch in mich gehen. Müsste man das Märchen also noch der mal süße lesen. Brei ist, da ist ein Töchterchen zu Hause beim Mütterchen, die haben einen Kochtopf und der Kochtopf, der reagiert auf Kommando. Wenn der kochen soll, dann kocht der süßen Brei und wenn du Stopp sagst, dann hört er auf. Das Mädchen ist irgendwann mal einkaufen gegangen oder in die Stadt und die Mutter hat gesagt, das Ding soll kochen und das kochte und kochte, aber die hat das Wort Stopp vergessen. Oh ja, dann wird dieses Und dann ganze läuft der Brei die Treppe runter. Genau, und durch die ganze Stadt und alle mussten sich durch den süßen Brei essen. Aus welchem Märchen ist denn herbei gekocht ist der Brei? Das ist der kleine Muck. Tatsache. Ja. Echt? Das ist der kleine Muck, das ist die alleinstehende Frau mit den vielen Katzen, die für die Katzen kocht. Und der kleine Muck hat ja so einen Hunger, dass der dann dahin geht, wo die Katzen hingehen. Hey, sorry, aber der Raphael zum süßen Brei. Vergessliche Jugendliche löst Welthungerproblem. Ja, super. Sehr gut. Sehr gut. Szenenapplaus. Ja, ihr seht, da kann man was mit machen. Das ist echt gut. Es gibt Tränen in die Augen. That's funny, man. Herrlich. Ja, Welthungerproblem. Wir hatten den Tag der Deutschen Einheit gestern. Und ich habe gestern mit dem Frank ein bisschen über Telegram, naja, machen wir öfter mal. Ja. Und uns ist da zu ein Wort eingefallen, das nennt sich Mischgulasch. Und das hat mit einem Besuch in Ost-Berlin zu tun. Da haben wir nämlich versucht, den Zwangsumtausch zu verhökern, was sich als ein richtiges Problem darstellte. Also haben wir entschlossen, wir gehen mal hier essen. Also nichts mit Bütterchen auf der Hand, sondern wir gehen richtig essen. Und dann gab es unweit, also beim Roten Rathaus da, und da gab es den Ratskeller, da haben wir uns reingesetzt und haben Mischgulasch bestellt und Cola. Und das gab es dann auch, war gut, leckeres Essen. Cola war Ahoi-Brause aufgelöst, auch okay. Und wir haben dann am Nachbartisch jemanden gehört, der den Kellner zu sich, der hatte aufgegessen und der Kellner hat gefragt, wie war denn so? Und hat er gesagt, er hätte das Fleisch ein bisschen vermisst. Der hat von dem Mischgulasch wahrscheinlich nur die Soße bekommen. Ja, was haben wir noch angestellt? Wir sind ich habe zwei Fragen dazu. Bitte. Ja. Was ist Zwangsumtausch? Und das zweite ist, was ist Mischgulasch? Also Zwangsumtausch, wenn du als BRD-Bürger in der DDR eingereist bist, dann hast du Betrag X D-Mark in Ostmark umgetauscht. So kommt man natürlich an Westdevisen als Oststaat. Und die DDR knete, also wir haben das nicht geschafft, das auszugeben. Wir sind den Alex mehrfach rauf und runter mit dem Fahrstuhl gefahren. Das kostete jedes Mal was und haben da oben Kaffee getrunken und am Ende hatten wir immer noch. Wir hatten sogar unseren Bieronkel und unseren Vater übrig. Mit im Schlepptau. Achso, ihr musstet Alu-Chips holen, ja? Ja? Ja, das mussten wir, ja klar. Und das Ohr vorzeigen, das Rechte. Und zwar pro Person waren das 25 Mark. Habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Ui. Ja. Es ist dann hätte ich nicht mehr gewusst. Also, und ich kann mich bei uns gab es das ja nicht. Wir durften in die Rennburg. Wir hätten gerne zwangsgetauscht wahrscheinlich. Und ich kann mich erinnern, selbst der Bieronkel hat irgendwann die Segel gestrichen und hat gesagt, so viel Bier kann ich nicht saufen. Nee, weil das Berliner Pilz, das war auch ziemlich preiswert. Das war, wie gesagt, war nicht machbar. Ja, ein Bier, was hat denn Bier? Das hat, glaube ich, 20 Pfennig, 25 Pfennig gekostet. Ja, ne? Das eben. Ja, das, ja. Und wenn du da sturzbetrunken an der Ostgrenze wieder auftauchst, oder in dem Fall die Westgrenze, das wirft ja direkt Fragen auf. Also da hat er auch von abgeraten. Sonst wird der Tränenpalast nämlich genau zu einem solchen nochmal. Ja. Ansonsten habe ich halt festgestellt, dass meine Kinder das nur noch aus dem Geschichtsunterricht kennen mittlerweile. So, ganze Geschichte. Zweite Frage war, was ist Mischgulasch? Ah, Mischgulasch. Wenn du Rinder- und Schweinefleisch miteinander mischt und zu Gulasch verbaust. Gulasch gemischt, nicht? Alles klar. Genau. Das ist Mischgulasch, genau. Ja, der war lecker, der war gut. Naja, ihr kennt ja jetzt die Folge, die letzte mit der Gicht, ne? Schwein gibt's ja nicht mehr, also gar nicht mehr. Ja. Ganz selten. Ja, so ein bisschen die Sucht nach dem Fleisch ist halt da. Aber also ist alles gut, ist alles weg, die Werte sind in Ordnung. Mhm. Das Einzige, was ich vermisse, ist halt die Leberwurst. Aber Gulasch gemischt ist bei uns gibt's auch als Putenwurst. Was für ein Rind, ne? Oder? Was? Leberwurst gibt es auch als Leberwurst ist. Das muss hier. Eine Leberwurst muss eine Leberwurst sein, oder? Ja. Leberwurst und dann so ein Zentimeter. Feierabend, wie das duftet. Hat Herr einer Senf gesagt? Ja. Ich weiß gar nicht, das war alles gestern so aufregend. Ich weiß gar nicht, ob der Palk denn mit Senf gekostet hat, die Dönerwaffe. Tja, das müssen wir dem Also, das werden wir nie erfahren. Nicht während ihr das aufgenommen habt. Da hat er alles abgewehrt, was du an Dips angeboten hast. Er wollte eigentlich lieber, hätte er doch den halben Döner gegessen. Also, wenn die Folge nicht mal gut gespoilert ist jetzt mittlerweile. Morgen geht's nach Erfurt, also wann schmeißt ihr die Folge raus? Morgen? Heute? Übermorgen, denke ich. Übermorgen. Also dann waren wir schon in Erfurt. Mhm. Ich gebe ihm Döner aus. Ich muss mich irgendwie wieder gut machen. Ach, das machen wir. Das klingt fair. Ja. Wir ja, verraten muss aber wirklich auch leiden bei mir. Muss er. Immer. Ja. Er hat das mich aber ausgesucht. Er hat schon ein bisschen traurig geguckt, wo du mit dem Pürierstab da durch. Ja. Aber ganz ehrlich gesagt, also püriert sieht ein Döner aus wie 4 Wochen altes, ungekühltes Mett. Ja, ne? Grau ist so richtig schön grau und trist und trostlos. Oh. Ja, das muss man halt mal probiert haben. Das, genau, da muss man dabei gewesen sein. Unbedingt, ja. Aber naja. Gut, andere haben schon ganz andere Sachen in den Waffelteig gemacht. Ich erinnere mich an Erbsen und an eine Zutat, die nicht genannt werden darf, weswegen sie ja auch dann nicht gebacken wurde und auch nicht veröffentlicht wurde. Lieben Gruß an die Uli. In die Eifel. Wieso, was für eine Zutat durfte nicht gebacken werden? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Musst du mal die was frag mal die Uli. Die weiß das noch, falls sie es nicht verdrängt hat. Ich muss mal gucken, hat die das nicht auf ihrem Blog geschrieben? Dann darf ich es nämlich auch sagen. Naja. Na, der Kai hat Maggi raufgehauen, ne? Genau. Kai hat Maggi draufgehauen. Maggi-Waffen gemacht. Ich gehe kaputt. So sieht's aus. Ja, da haben wir schön viel über Essen geredet. Ich glaube, wir entlassen die Hörer dann jetzt an der Stelle. Wir empfehlen, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun oder auch ein Schnäpschen trinken. Ja. Sonst tut es nicht so aus dem Halse. Ist jetzt auch egal, was sich darauf reimt. Schönes Schlusswort. An den Urbi, vielen Dank fürs Hiersein. Und vielen Dank. Und vielen Dank fürs Kopfkahlscheren. Ich habe das nicht vergessen. Ich wollte mich dafür immer noch bei dir persönlich bedanken. Fand ich großartig. Ich glaube, du hattest dir die Haare so kurz wie ich noch nie während der gesamten Chemo. Eine bessere Gelegenheit gab es eigentlich gerade gar nicht. Ne? Schatz, ich habe da so einen Vorwand. So. Das bleibt, glaube ich, so. Also ich nehme immer den 3mm Rasierer und zack, ne? Ja, das ist auch praktisch. Ja, ich habe es auch noch ziemlich kurz und vielleicht auch nicht ganz klar, ob ich davon abweichen möchte. Das hat auch so seine Vorteile. Das ist auch der Geiz, der Friseur. Der will nur allerdings 16 Euro, ne? Der braucht ungefähr 4 Minuten. Macht der dann auch so eine Kopfhautmassage? Nee, das kostet das Doppelte. Na dann. Na, ist, glaube ich, faulheit bei mir. Das geht so schnell, ne? Das sieht eigentlich scheiße aus, aber ich habe so große Lücken da oben. Frisur lohnt nicht mehr langsam. Ja. Irgendwann kommt dann doch der Waschlappen drüber. Das ist halt so. Jetzt kommt der Winter. Foto gekriegt. Also, meine Frau hat ein Foto gemacht von mir, von hinten. Und ich sage, da sind ja gar keine Haare mehr. Warum sagst du denn nichts? Oh, ich dachte, du bist das. Ich sehe das doch nicht. Da hinten so, wisst ihr, so der Wirbel ist da. Da wo man nie hinguckt. Ne? Da, wo der Wirbel war, war jetzt ein Wirbelsturm. Das ist alles weg. Ja, so ist das mit dem Alter. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier warst. Es war eine echte Freude, Bereicherung. Toll. War schön. Danke auch an den Klaus. Ja, natürlich. Da gilt eigentlich fast quasi dasselbe. Ja, gut. Jetzt habe ich nicht zugehört. Nee. Soll ich nochmal? Ich sage auch danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier beim Backhauscast. Und danke an den Chat. Danke an den Chat. Tschüss. Und die To-Do-Liste. Dönerwaffel einfrieren, zu den Backhäusern schicken. Faxen.